Hallo, meine Magic Man. Hier ist ja wieder euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Tag. Mein Tag war schon wieder actionreich. Ich war schon wieder den ganzen Tag unterwegs. Zwei Besichtigungen, eine Menge Kundenkorrespondenz. Jetzt habe ich gerade endlich mal eine Kleinigkeit gegessen. Und also auch wirklich nur eine Kleinigkeit, weil ich muss das mal so ein bisschen abpassen, weil ich will ja gleich noch, nachdem ich jetzt das Video gemacht habe, ins Gym fahren. Heute ist Rücken dran. Das Training darf man nicht schleifen lassen. Und dementsprechend habe ich die Nahrungsaufnahme auf eine kleine Portion angepasst, weil wenn man zu viel einfach isst, geht der Körper ja in so eine in den Nahrungsverarbeitungsmodus oder übersetzt ins Fresskoma. Und das kenne ich auch nur zu gut und da wollte ich auf gar keinen Fall hin, weil ich will, wie gesagt, noch powervoll und energetisch im Gym trainieren. Und dementsprechend habe ich die Nahrungsposition auf klein angepasst und fühle mich auch immer noch sehr powervoll. Und wenn ich jetzt gleich ins Gym fahre, so in einer halben, dreiviertel Stunde, nachdem ich das Video jetzt hier fertig habe, dann, also ihr werdet es ungefähr um 18 Uhr sehen, denke ich mal. Und ja, gehe ich von aus. Ja, sollte so passen. Und ich bin dann im Gym, trainiere schön und dann bin ich auch froh, wenn ich wieder hier bin, schön duschen und dann kann ich auch nochmal schön futtern, damit ich dann nach dem Training den Muskeln genau das gebe, was sie dann brauchen. Habe ich mir noch ein gutes Gemüse und so gekauft und dann werde mir noch schön was fertig machen in der Pfanne, wenn ich wieder da bin. Ja, freue mich auch schon drauf. Ja, Männer, Thema des heutigen Videos ist, ihr oder warum ihr Frauen niemals preisgeben solltet, was ihr von Frauen erwartet. Weil der Hintergrund der ganzen Sache ist, wenn ihr das tut, werdet ihr nie wieder erfahren, oder nie wieder ihre authentische Seite kennenlernen, zumindest in der Anfangszeit. Und das macht es für den Mann natürlich dann sehr schwer, weil die Frau das als Spiegeltechnik nutzt. Also diese Information, die sie von euch bekommen hat oder von anderen, was ihr von Frauen erwartet oder möglicherweise von Frauen erwartet, nutzt sie dann, um euch quasi zu verwickeln, also für sich zu gewinnen. Dass ihr dann mit ihr eine Beziehung eingeht oder mit ihr zusammenzieht und so weiter. Also wenn sie beispielsweise weiß, dass ihr gerne viel Vollkontakt habt, dann wird sie euch die Vorzüge erklären, wenn ihr denn endlich mit ihr zusammenwohnt, dass ihr immer Zugriff auf Vollkontakt habt. Wenn sie weiß, dass ihr ungern eure Wäsche selber macht, dann wird sie sagen, ja, sie macht ja Wäsche, machen ist für sie gar kein Problem, das macht sie gerne, dann hast du immer ein gebügeltes Hemd im Schrank. Oder wenn sie weiß, dass du Wert legst auf was Tolles, Leckeres zu essen, wird sie das auch nutzen und wird sagen, ja, wenn wir erst zusammengezogen sind, ich mache dir immer was Schönes zu essen und wird das als Argumentation nutzen, um euch, wie gesagt, zu verwickeln. Wenn sie weiß, euer Fokus ist auf Geld, ihr seid sparsam, ihr seid kostenfokussiert beispielsweise, ihr wollt die Kosten im Griff behalten, dann wird sie euch die Vorzüge erklären, ja, wenn man dann zusammenzieht, dann hat man natürlich jeder nur noch die halben Kosten, dann kann man gewaltig was sparen. Sie wird all das nutzen. Und ich möchte euch jetzt mal ein Beispiel von mir geben. Also bei mir ist es ja jetzt so, ich bin ja jetzt, also ich habe mich ja emotional von meiner Ex schon früher getrennt, aber offiziell bin ich ja jetzt am 1.12. ausgezogen, letztes Jahr. Und seitdem wohne ich jetzt hier alleine. Und seitdem ist mir wirklich viel widerfahren, weil jetzt so die jungen Frauen und Frauen, eigentlich alle Frauen, viele Frauen, alle nicht, aber viele in verschiedenen Altersklassen von 18 bis 40 und auch 43 versuchen mich zu verwickeln. Die kenne ich als Bekannte schon seit Ewigkeiten und jetzt wissen die, haben die so mitbekommen nach und nach. Also ich bin nicht so Social Media aktiv. Ich habe jetzt keinen großen privaten Instagram-Account, ich habe jetzt keinen Facebook-Account oder sowas, wo ich jetzt immer irgendwie mein Leben nach außen trage. Möchte ich auch gar nicht, weil ich bin halt, früher hätte ich es gewollt, muss ich tatsächlich sagen. Früher hätte ich wirklich jetzt mit dem Status und dem Lifestyle, den ich inzwischen habe, hätte ich gerne nach außen gezeigt, um die Mädchen anzuziehen oder die Frauen. Heute möchte ich das gar nicht mehr. Also ich möchte gar keine Frau mehr, die wegen meinem Sportwagen kommt oder wegen dem möglichen Lifestyle, den ich providen kann oder wegen dem kostenlosen Urlaub, in den sie gerne fahren möchte. All das möchte ich gar nicht mehr. Und deswegen ist es jetzt bei mir so, dass ich da, wie gesagt, sage, privat gar nicht mehr groß unterwegs bin. Oder gar nicht mehr. Das hat jetzt aber den Hintergrund, dass die trotzdem erfahren, über Ecken und Kanten, über Freundinnen und Bekannte und so weiter, dass ich ja jetzt in dem Sinne Single bin. Und jetzt wird's spannend. Jetzt habe ich ja immer wieder begegne ich ja irgendwelchen Frauen und auch von Freunden und dann ist da seine Freundin und eine Freundin, die ich auch kenne von der Freundin. Also es ist ja immer diese Vernetzung. Und dann unterhält man sich und dann merke ich plötzlich, dass und dann habe ich dir auch mal gesagt, weil ich die auch schon länger kenne, sage ich ja, für mich kommt auch, ich erwarte von einer Frau, ich sage das den Frauen genauso ins Gesicht, ich sage, wenn eine Frau sich in meinem Kreis bewegen will, sage ich, erwarte ich ihre vollständige Unterwerfung, sage ich. Mir gegenüber erwarte ich, dass sie 100% devot ist. Keine Diskussion, keine anstrengenden Kram. Das heißt aber nicht, müsst mich richtig verstehen, das heißt nicht, dass sie nicht ihre Meinung sagen kann. Das heißt nicht, dass man sich nicht mit ihr unterhalten kann. Sie soll sich nicht permanent unterwerfen. Aber wenn es jetzt auf irgendwas ankommt, übernehme ich grundsätzlich die Führung. Ich bestimme. Und wenn es jetzt weitergeht in Vollkontakt und so weiter, ich will keine anstrengende Frau. Wenn ich dieses oder jenes will, dann macht sie das so, wie ich das will, weil das ist das, was ich will. Und das kommuniziere ich offen den Frauen, hat jetzt aber den Effekt, und das ist wahnsinnig eindrucksvoll, hat jetzt aber den Effekt, dass sie das nutzen, was ich ihnen an Informationen gegeben habe, dass ich beispielsweise eine submissive, also eine unterwürfige Frau möchte. Und jetzt hatte ich erst kürzlich ein Gespräch mit einer 38, ist sie 37 oder ist sie 38, auch so in dem Alter, und sie hat das sofort genutzt und also hat diese Information, die sie über mich hatte, die guckt auch meine Videos, kannst du gerne sehen, ist ja kein Geheimnis, hat diese Information genutzt, dass ich eine devote Frau möchte, um mich für sich zu gewinnen. Und ich weiß aber, dass sie in ihren 37 oder 38 Lebensjahren, sie ist auch Single, sie hatte unzählige Beziehungen, hat es bis heute nicht geschafft, einen Mann zu behalten, einen Mann zu pleasen oder einem Mann wohlgefällig zu sein oder mit einem Mann eine vernünftige Partnerschaft, so wie wir Männer uns das vorstellen, was es ja in der Realität nicht gibt, zu formieren. Das hat sie bis heute nicht geschafft, deswegen ist sie immer noch Single. So, jetzt hat sie trotzdem, hat sie gedacht, ich bin blöd genug und wollte mich spiegeln und hat gesagt, ja, also auf so einen Mann wie mich hätte sie eigentlich nur gewartet, der die Führung übernimmt, der sie endlich mal in die Schranken weisen kann und der ihr sagt, wo es lang geht. Damit wollte sie mich subtil dazu bringen, dass ich darauf anspringe. Also, dass ich eine Anziehung ihr gegenüber empfinde. Das war ihr Ziel, das habe ich ganz klar gemerkt. Aber ich hätte nur sagen müssen, oh ja, dann... Also ich hätte nur darauf eingehen müssen quasi. Dann hätte ich die sofort klar machen können. So. Und ich hab dieses Chamäleon in ihr und diese Spiegeltechnik sofort durchschaut. Und es ist einfach erschreckend, weil ich genau weiß, die wäre mir jetzt am Anfang sehr wohlgefällig. Also die würde alles machen, was ich sage, die würde genau das spiegeln, was ich will. So, die wäre unterwürfig, die würde mir den Rücken massieren, weil immer ich das wollte, die würde mir die Füße massieren, die würde den Kopf tiefer halten als den Hintern, wenn ich das will, die würde alles machen. So, die würde alles mitmachen, aber nur in der Anfangszeit. Und dann würde sie Stück für Stück, würde sie sich davon freischwimmen. So, je mehr ich ihr zugetan wäre, umso mehr würde sie sich zurücknehmen. Das kenne ich alles, diese ganzen Dynamiken. So, aber der unbedarfte Bluepiller, der sowas gesagt bekommt, für den ist das natürlich wahnsinnig eindrucksvoll. Der kriegt jetzt gesagt von einer Frau, ich bin genau das, was du willst. Sie sagt es ihm ins Gesicht. Ich bin genau das, was du willst. Ich bin treu. Ich bin unterstützend. Ich bin loyal. Weil wenn sie weiß, der Mann möchte, also legt Wert auf diese oder jene Eigenschaft, dann wird sie genau diese oder jene Eigenschaft in der Anfangszeit spiegeln, um den Mann manipulativ für sich zu gewinnen. Sie ist aber nicht dieses Wesen, also sie ist nicht, das sind nicht ihre natürlichen Eigenschaften, die hat sie nicht. Da ich da wirklich redpilled bin und einfach durch diese Fassade durchgucken kann und inzwischen, also für mich ist das gar keine Kunst mehr. Bei mir springen sofort meine Magic Senses an und ich merke sofort, ja, okay, alles klar, ja, erzähl du mal. So, weil ich kann jetzt auch durch die Zeit gucken. Ich bin ja, wie gesagt, jetzt 38 Jahre alt. Ich sehe einfach, ich sehe diese Frauen in diesem Alter, 40 Jahre zum Beispiel oder 38 oder 42 und ich kenne ja inzwischen auch deren Vergangenheit. So, und ich weiß, wozu die fähig sind und wozu die auf gar keinen Fall fähig sind. Und dann will sie mir, sie hat mit ihren Taten die letzten 40 Jahre bewiesen, wozu sie auf gar keinen Fall fähig ist und will mich im Gespräch vom Gegenteil überzeugen, weil sie weiß, dass es das ist, was ich will. Aber das ist nicht das, was ich ihr glaube. Und deswegen, Männer, mein Tipp des Tages wirklich, ihr dürft den Frauen, das ist ja dann auch mein Fehler, aber ich kann diesen Fehler ja handeln inzwischen. Ich kann das von mir preisgeben und weiß, wenn sie das spiegelt, erkenne ich das. Aber wenn ihr wirklich wissen wollt, wie eine Frau ist, dürft ihr diese Information von euch nicht preisgeben. Die Frau darf nicht wissen, auf welche Eigenschaften ihr Wert legt. Und dann müsst ihr ihre Taten bewerten. Darum geht's. Ihr Verhalten bewerten. Niemals das, was sie sagt. Weil sie würde alles erzählen, um ihre Ziele zu erreichen. Wenn es ihr Ziel ist, diesen Mann in eine Beziehung zu verwickeln oder damit sie von seinen Ressourcen besser profitieren kann oder von ihm abgesichert wird oder was auch immer ihr Ziel ist, und das ist halt wirklich ganz gefährlich in diesem Alter, gerade 30 plus, ich muss es wirklich so sagen, während diese jungen Mädchen ja in der, jungen Mädchen, Frauen, ihr wisst, ich, ne, diese jungen Frauen, noch nicht so gefährlich sind, weil sie jetzt aufgrund dieser modernen gesellschaftlichen Fehlindoktrination in der Regel mit 18 noch nicht schwanger werden wollen. Die wollen, ich habe es schon mal gesagt in einem anderen Video, die wollen Karriere machen und die wollen noch Abitur machen, die wollen studieren, die wollen noch diesen ganzen Hokuspokus machen, um am Ende dann 2000 Euro zu verdienen mit einem befristeten Beschäftigungsverhältnis. Ich will diese Frauen nicht mehr retten, ich will die auch nicht mehr belehren und gar nichts mehr. Aus dem Alter bin ich raus. Sollen sie alle ihren Weg auf ihre Art und Weise gehen? Nur das ist für euch die Sicherheit, Männer, dass diese junge Frau ist noch nicht ganz so gefährlich. Die will jetzt unbedingt, noch gar nicht sich unbedingt an diesen Mann so lange binden. Die will das nur für diesen kurzen Augenblick. Die denkt auch noch gar nicht so weit. Trotzdem müsst ihr alle Red Pill Vorsichtsmaßnahmen natürlich ergreifen, damit auch die können schwanger werden, überhaupt gar keine Frage. Aber sie wollen es in der Regel nicht. So, während jetzt die 38-Jährige, bei der ist es nicht mehr 5 vor 12, bei der ist es schon 5 nach 12. Die hat jetzt quasi nur noch 20 Sekunden, um schwanger zu werden. Also bildlich übertrieben gesprochen. Und wenn die jetzt einen neuen Mann kennenlernt, die hat Torschlusspanik. Die muss jetzt zum Abschluss kommen quasi. Die braucht die Unterschrift auf den Vertrag. Und deswegen sind diese Frauen hochgradig gefährlich und deswegen nutzen die diese Spiegel- und Manipulationstechniken noch fieser. Und wie gesagt, diese Frau, die das bei mir angesetzt hat, wenn ich jetzt noch zu Bluepill-Zeiten hätte ich gedacht, Mensch, auf so eine Frau habe ich gewartet. Auf so eine Frau habe ich gewartet. Die wirklich keinen Widerstand leisten will. Weil Frauen, die Widerstand geleistet haben, hatte ich quasi immer. Und die möchte keinen Widerstand leisten. Die ist unterstützend, die will mitmachen, die will mich bei meinen Zielen unterstützen. Das hätte ich ihr damals geglaubt zu Bluepill-Zeiten. Inzwischen weiß ich, oh mein Gott, Finger weg. Die weiß genau, was ich will und nutzt das, um mich zu verwickeln. Und deswegen, Männer, ist diese Information so wichtig. Sagt Frauen niemals, was ihr von Frauen möchtet. Auch wenn ihr Frauen kennenlernt und so weiter, sagt ihnen nicht, was ihr von denen wollt. Lasst sie machen und beobachtet sie. Und dann werdet ihr sehen, welch Geisteskind sie ist. Das ist ganz interessant. Weil, wie gesagt, wenn sie diese Information über euch hat, dann wird sie sie gegen euch verwenden. Das ist wie vor Gericht. Alles, was sie sagen kann und wird gegen sie verwendet werden. Und genauso verhält sich das mit den Frauen auch. Ja, Männer, ich denke, die Message ist klar. Ich sage danke für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf eure Daumen hoch, ich freue mich auf eure Kommentare und lasst mir noch ein Abo da. Ich sehe gerade hier nebenbei, wir haben 994 Abonnenten. Also vielen lieben Dank, Männer, dass ihr diesen Channel und mich unterstützt. Also wirklich der Hammer. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also in so kurzer Zeit so viel Support und so weiter. Also Dankeschön. Ja, ist nicht mehr viel bis 1000 und wenn dann ist das ja wirklich auch echt ein echter Meilenstein und dann gibt es ja auch die Roomtour und also ich finde es krass, diese dann vierstellig zu sein. Ich bin dann vierstellig. Dank euch, Männer. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis morgen. Tschüss.